Fensterln. Vermutlich ist die bayerische Sitte des Fensterlns, also der Besuch der schlummernden Geliebten vermittels einer Leiter, in Schottland nicht übermäßig bekannt. Doch auch dort erwartet eine Frau nächtlichen Besuch bestimmt nicht von der Decke herab. Und was die Flugpassagiere betrifft, so dürfen sie nach der Landung den Ausstieg aufs Rollfeld oder in den Flughafenbus erwarten, statt in einem bürgerlichen Schlafzimmer zu landen. Dieses Problem ergab sich, als eine zweimotorige DC-3 kurz nach dem Krieg von London nach Glasgow flog. An Bord der britischen Maschine mit der Kennung Golf Alpha, Golf Zulu Alpha, befanden sich lediglich 5 Fluggäste. Das Winterwetter war alles andere als flugsympathisch. Bereits unterwegs wurde das Flugzeug durch Hagelböen geschüttelt. Die einzige Stewardess sah sich kaum in der Lage, den bescheidenen Sandwich-Service durchzuführen. Dann begannen die beiden Piloten ihren Anflug auf Glasgow. Schwere Schneeschauer behinderten die Sicht. Die Schlechtwetterlandehilfen waren damals noch primitiver als heute. Als die Piloten die Bahn kurz aus den weißen Schleiern auftauchen sahen, drückten sie an, um unter den vorbeijagenden Wolken zu bleiben. Zu früh. Sie landeten auf dem Dach eines zweistöckigen Reihenhauses. Die Landung war fast so sanft wie auf einer normalen Landebahn, niemand ernsthaft verletzt. Doch als die Stewardess die hintere Kabinentür öffnete, zuckte sie entsetzt zurück. Nachtdunkler Abgrund zu ihren Füßen. Die Maschine ruhte lediglich mit Bug und Tragflächen auf dem Haus. Die weiteren 2/3 hingen frei in der Luft, 2 Stockwerke hoch. Vorn freilich war durch den Aufschlag alles verklemmt, keine Ausstiegsmöglichkeit. Bald trafen die ersten Rettungsmannschaften inklusive der örtlichen Feuerwehr ein, kurze Beratung, dann ging man ans Werk. Vom Hausdach aus sägten sie den Kabinenboden auf, so gelangten die Passagiere, nur leicht verletzt, zunächst ins Freie und dann durch einen Lüftungsschacht ins Schlafzimmer der unsanft geweckten Familie. Gleichzeitig machten sich Monteure daran, das Benzin aus den Flügeltanks zu pumpen. Eine Explosion hätte die Bereitschaft der Bewohner, nicht auf Hausfriedensbruch zu klagen, bestimmt nicht erhöht.